Laut Meldungen gab es vom frühen Morgen vom 26. November an überall in der Stadt Seoul in Südkorea die groß angelegten Kundgebungen unmittelbar vor der 5. gesamtnationalen Volksaktion für die Amtsenthebung der landesverräterischen Präsidentin Park Geun-hye, Hexe vom Blauen Haus. Die Kampfgruppe, die aus den Mitgliedern des Generalverbandes der Bauernvereine und dem Generalverband der Bäuerinnenvereine besteht und die Vereinigung von Frauenorganisationen, der mehr als 30 Gesellschaften angehören, hielten im Park Sae-sung-ro die Kundgebungen, die Organisation Hoffnung der Gemeinschaft der Jugendlichen für das 21. Jahrhundert, vor dem Haus Bosin eine politische Kundgebung, die außerordentliche politische Versammlung der Professoren und Forscher vor dem Haus Jong-ro, die Organisation Revolution der Mittel- und Oberschüler vor dem Bahnhof Myeongdong und die Organisation Solidarität der Eltern der Behinderten vor dem Platz Jonggye jeweils eine Kundgebung ab. Die Oppositionsparteien, und zwar die Gemeinsame Demokratische Partei und die Partei des Volkes, hielten die Kundgebungen der Parteimitglieder für den Rücktritt von Park Geun-hye ab und die Partei der Gerechtigkeit führte eine Veranstaltung zur Bildung des mobilen Parteigebäudes gegen die Präsidentin durch. Der Seouler Bürgermeister Park Won-sun verlangte von Park Geun-hye mit Nachdruck den Rücktritt und betonte, dass die Präsidentin jetzt nicht im Blauen Haus, sondern im Gebäude der Staatsanwaltschaft sitzen solle. Nach den vorausgehenden Kundgebungen begannen die Massen verschiedener Kreise und Schichten den ersten Marsch zur Einkreisung des Blauen Hauses. Sie umzingelten das Blaue Haus und riefen die Losung »Weg mit Park Geun-hye«. Nach dem Marsch zur Einkreisung des Blauen Hauses versammelten sich Hunderttausende Südkoreaner verschiedener Kreise und Schichten auf dem Seoul-Platz, den Hauptkampfort. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Dünham News meldete, am 26. November nachmittags werden sich allein in Seoul 1,5 Millionen Bürger, die größte Zahl in der Geschichte, versammeln und überall die groß angelegten Kundgebungen für den Rücktritt von Park Geun-hye abhalten, an denen sich mehr als 1500 Bürger und Gesellschaftsorganisationen teilnehmen werden. Auch die Massenmedien verschiedener Länder der Welt berichteten unter mehreren Schlagzeilen, wie kreist das Blaue Haus ein, der Staat von empörten Bürgern über die hohe Kampfstimmung der verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas. Die Demonstrierenden sollen bis zur Frühe vom 27. November verschiedene Kämpfe wie die Hauptkundgebung der 5. gesamtnationalen Volksaktion, den 2. Marsch zur Einkreisung des Blauen Hauses und Darbietungen zur Verurteilung von Park Geun-hye entfalten. Am 23. November teilte die südkoreanische Internetzeitung Pressian mit, der Justizminister und der Chefsekretär für Volksverwaltung im Blauen Haus, den nächsten Anhänger der Landesverräterin Park Geun-hye, die für die Regulierung der Skandalaffäre der betrügerischen Staatsverwaltung zuständig gewesen seien, würden aus dem gestrandeten Schiff Park Geun-hye hintereinander aussteigen. Weiter wurde hervorgehoben, dass auch Kim Mu-sung, ehemaliger Vertreter der jetzigen regierenden Partei der Neuen Welt, erklärt habe, dass er an der Spitze der Anklage gegen Park Geun-hye stehen werde.